Sie hören »Sehr tadelnswert ist unser Tun« von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Sehr tadelnswert ist unser Tun. Wir sind nicht brav und bieder. Gesetzt den Fall, es käme nun die Sündflut nochmal wieder. Das wär ein Zappeln und Geschreck. Wir tauchten alle unter. Dann kräuchen wir wieder aus dem Dreck und wären, wie sonst, recht munter.